Наша серия проповедей «Держать курс» продолжается. Also unsere Predigtreihe machen wir jetzt weiter mit unserer Predigtreihe, die heißt Kurs halten. Мы сегодня поговорим на такую тему. Und wir sprechen heute über ein Thema. Neu. Also Noah. Держать курс вопреки обстоятельствам. Den Kurs halten trotz der Umstände. Кстати, чтобы все правильно поняли. Und damit jetzt jeder richtig versteht. Речь пойдет о человеке, которого звали Ной. Die Rede ist über einen Menschen, der heißt Noah. А не о том, чтобы ныть и идти вперед к цели. Das ist ein Wortspiel vom Russischen, also Noah, also der Name, nicht nörgeln oder weinen. Да. И сегодня, знаете, когда мы, вот, мы идем в общину, в церковь, also, wenn wir heutzutage Gemeinde besuchen, идем поклониться Богу, wenn wir herkommen, um Gott anzubeten, есть много причин, es gibt viele Gründe, по каким люди идут в такие места, die Menschen haben, um solche Plätze, Orte zu besuchen, где люди поклоняются Богу, wo Menschen Gott anbeten. Есть люди, которых обстоятельства загнали в угол, в тупик. Es gibt Menschen, die einfach Umstände dazu gebracht haben, dass sie jetzt in einer Sackgasse sind. Может быть, кто-то из нас сюда пришел из-за таких обстоятельств. Vielleicht einige von uns sind hergekommen, weil wir uns damals in einer Sackgasse befunden haben. Да, вы просто не знали, что делать. Und wir wussten nicht, was wir machen sollen. И ты кричал в небо: Господи, я не знаю, что делать. Und du hast vielleicht zu Gott geschrien und hast gesagt: Ich weiß nicht, was ich tun soll, Herr. Помоги мне, где выход? Hilf mir, wo ist der Ausweg? И кто-то тебе сказал? Und jemand hat dir vielleicht gesagt: Пошли в церковь. Also lass uns doch in die Gemeinde gehen. Приходи к нам, мы помолимся вместе. Komm vorbei, wir beten für dich. За эту твою ситуацию, и она обязательно изменится. Deine Situation, die wird sich auf jeden Fall verändern. И вы пришли сюда. Und du bist hierher gekommen. И ситуация изменилась. Und die Situation hat sich verändert. Есть среди вас такие? Gibt es solche Leute unter uns? Ваша жизнь улучшилась? Also unser Leben hat sich verbessert. Улучшилась. Слава Богу. Halleluja. И так вот, кто-то оказался здесь из-за неприятных обстоятельств. Also jemand ist hier, weil er Schwierigkeiten hat oder unangenehme Umstände. Кто-то из-за любопытства. Oder jemand hatte Neugier gehabt. А кто-то пришел просто, ну, по традиции. Oder jemand ist einfach nach Tradition hergekommen. То есть вот Пасха, Рождество, я also, в церкви. Ostern, Weihnachten muss ich in die Gemeinde gehen. Я стабильно верующий. Ich bin stabil gläubig. Два раза хожу я в церковь. Zweimal im Jahr gehe ich in die Gemeinde. А все, что между, это моя личная und жизнь. Und alles zwischendurch, das ist doch mein privates Leben. В разных странах мира люди идут на Украине в церковь. In verschiedensten Ländern der Welt gehen Menschen in die Gemeinde, zum Beispiel die Ukraine. В Израиле люди идут в синагоги. In Israel gehen die Menschen in die Synagoge. И где-то в Азии люди идут в мечети. Oder in Asien gehen die in die Moschee. Да, по разным причинам. Also unterschiedliche Gründe. Мы можем с вами оказаться на этом пути. Können wir auf diesem Wege wandern? Пути веры. Also der Weg des Glaubens. На пути следования за Христом. Also auf dem Weg in der Nachfolgung Jesu. Но вот дойдем ли мы этот путь до конца? Aber werden wir es auch bis zum Schluss schaffen? Это уже отдельный вопрос. Das ist schon eine andere Frage. И в книге Екклесиаста, 7 глава, 8 стих. Und im Buch Prediger 7:8. Я бы хотел начать с этого места. Ich möchte jetzt mit dieser Bibelstelle anfangen. Там написано, мы читаем. Da steht geschrieben und wir lesen uns jetzt das an. Конец дела лучше начала его, и терпеливы лучше высокомерного. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang, besser ein Langmütiger als ein Hochmütiger. То есть мы иногда уверены. Also wir sind uns so oft sicher. Если я начал. Wenn ich etwas angefangen habe. Вот я встал на путь истины. Also ich befinde mich jetzt auf dem Weg der Wahrheit. И вы знаете, здесь даже не обязательно говорить о вопросах веры. Und wir reden jetzt nicht unbedingt von den Fragen des Glaubens. Может быть, ты женился. Vielleicht bist du verheiratet jetzt. Вышла замуж. Hast du geheiratet? Или ты начал какой-то бизнес. Oder vielleicht hast du ein eigenes Geschäft angefangen. Ты думаешь, вот все, я начал. Und du hast so gedacht, jetzt habe ich doch angefangen. Я смогу. Und ich schaffe es auch. Но Писание говорит. Aber die Schrift sagt. Что терпеливы лучше высокомерного. Ein Langmütiger ist besser als ein Hochmütiger. И конец дела лучше, чем его начало. Und der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Нет, ну, начало, конечно, важно. Ja, der Anfang ist sowieso wichtig. Например, вот ты хочешь начать бизнес. Zum Beispiel, du möchtest jetzt ein eigenes Geschäft treiben. Ты пошел ограбил банк. Also, du hast jetzt eine Bank beraubt. И у тебя есть деньги, и ты начинаешь бизнес. Du hast Geld und dann fängst du ein eigenes Geschäft. Ну, понятно, что это неправильное начало. Natürlich, das ist doch kein richtiger Anfang. Правильное начало также важно. Also, der richtige Anfang ist auch wichtig. Но все-таки говорит Писание, конец важнее. Aber die Schrift sagt, der Ausgang ist wichtiger. Дойдем ли мы до конца, начав какое-то дело? Zum Ende schaffen, also oder die Sache zu Ende bringen, die wir angefangen haben. Вот что важнее. Das ist wichtig. Кто-то скажет аминь. Sagt jemand Amen dazu? Да. И апостол Павел und Apostel Paulus, был такой апостол много лет назад. Es gab so einen, für lange, lange Zeit gab es so einen Apostel Paulus. Он однажды сказал, und hat er einmal gesagt, 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих. In 2. Timotheus 4, 7. Да, вторая часть стиха. Und die zweite Hälfte des Verses. Он сказал такую вещь. Hat er so eine Sache gesagt. Течение совершил, веру сохранил. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Потому что вот представьте себе человека. Stellt euch vor einen Menschen. Он был верующий, он верил. Er war gläubig. И вдруг куда-то вера исчезла. Auf einmal, ist der Glaube verschwunden. И нечасто, и нередко встречаешь таких людей. Und nicht, selten treffen wir auf solche Menschen. А, верующий, да, да. Also, ja, gläubig. Да, я тоже был верующим. Ja, ich war auch damals gläubig. Да, я тоже ходил в церковь. Ja, ich war damals auch in der Gemeinde. Да, мы пели песни, поклонялись. Ja, wir haben auch damals gesungen und Gott angebetet. Я принадлежал к такой-то церкви. Ich war in einer Gemeinde, also ein Mitglied. И ты видишь человека. Und dann siehst du diesen Menschen. Пустые глаза. Die leer, also du siehst in ihm die leeren Augen. Разбитая судьба. Und das Schicksal, kaputtes Schicksal. И почему? Warum? И у них кругом все виноваты. Also bei diesen Menschen ist also jeder ist schuld bei diesen Menschen. И иногда даже сам Бог виноват. Und die beschuldigen sogar Gott selbst. Что вот они, мол, в церковь, ну, ходили, но жизнь как-то не сложилась. Also, dass sie mal in die Gemeinde gegangen sind, aber irgendwie ist nicht zustande gekommen. Ihr Leben ist nicht zustande gekommen. Разочарование die и надломленный дух. Разочарование и надломленный дух. Also, und auch verzagter Geist. Но почему так может произойти? Warum passiert sowas? Человек имел в сердце веру. Also der Mensch hat in seinem Herzen Glauben. И это важно иметь в сердце веру. Das ist auch wichtig, in seinem Herzen Glauben zu haben. Но важно было сохранить ее. Wichtig war, diesen Glauben zu bewahren. Важно было оставить эту веру в сердце. Es war wichtig, diesen Glauben in seinem Herzen zu bewahren und es auch zu lassen. Да, пройти этот путь до конца. Diesen Weg bis zu Ende zu gehen. Несмотря ни на какие обстоятельства. Trotz der Umstände. И я сегодня хочу поговорить. Und heute möchte ich darüber reden, о том, что же нам может помочь пройти этот путь веры. Was uns alles helfen kann, diesen Weg zu Ende gehen zu Знаете, können. Не просто так классно стартануть. Also es ist nicht wichtig, also dass du jetzt einen guten Start hast. Да, но пройти до конца. Sondern dass du auch bis zu Ende aushältst. Не так, чтобы вдруг на полпути ты сказал. Und nicht, dass du am halben Wege. Что, ну, что-то я думаю, это не мое все-таки. Sagst, irgendwie ist es doch nicht meins. Не, пойду я. Ach, ich gehe jetzt. Да, чтобы такого не случилось, also, да? Damit es sowas nicht kommt. И вот статистика, она штука упрямая, да? Also die Statistik ist sehr komische Sache. Да, статистика разводов, например, в Германии, она просто ошеломляет. Also die Statistik über die Scheidungen, also das verwundert sehr. Да, почти что каждая вторая пара в Германии разводится. Fast jedes zweite Paar lässt sich scheiden. Да, а в России, например, 80%. Und in Russland gibt es 80% Scheidungen. Распадаются браки. Also die Ehen gehen auseinander. Но почему же эти пары женятся и разводятся? Aber warum heiraten diese Menschen und dann lassen sich scheiden? Почему у них не получается пройти этот путь? Warum schaffen sie es nicht, den Weg bis zu Ende zu gehen? И распад семьи это всегда печально. Und die Trennung einer Familie, das Auseinandergehen einer Familie ist immer traurig. Это разочарование. Das ist die Enttäuschung. Это обида, злость. Das ist Kränkung und auch Bosheit. И предательство. Und auch Verrat. Да, почему? Warum? Ведь они же любили друг друга. Die haben sich doch geliebt. Точно так же бывает и в христианстве. Also sowas gibt's auch im Christentum. Человек пришел, услышал, поверил. Der Mensch ist gekommen, hat angefangen, hat angenommen, hat angefangen Бог, zu glauben. Бог наполнил его сердце своей безграничной любовью. Und der Herr hat sein Herz mit einer unendlichen Liebe überfüllt. Но проходит время. Aber einige Zeit vergeht. Боль. Разочарование, Schmerz, предательство. Enttäuschung, Verrat. Почему так происходит? Warum gibt's sowas? Давайте мы разберемся с этим. Lass uns das näher anschauen. И начнем сначала. Und wir fangen bei, am Anfang an. С чего же начинается этот путь веры? Also dieser Glaube, dieser Weg des Glaubens, wo fängt er an? С прихода в церковь? in die, einfach die Gemeinde zu kommen. Или, может быть, с чтения Библии. Oder die Bibel zu lesen. Или, может быть, со страданий. Oder vielleicht vom Leiden. С чего начинается этот Beim путь? Leiden, wo fängt dieser Weg an? Интересный вопрос. Ist eine interessante Frage. Вам интересно? Ist, habt ihr Interesse dran? Хотите знать? Wollt ihr es wissen? Давайте узнаем. Also, lasst uns jetzt anschauen. Начало такого пути всегда связано с Божьим прикосновением. Also, das hängt alles von der göttlichen Berührung. Das fängt alles bei der göttlichen Berührung an. Мы можем, конечно, сказать. Also, wir können natürlich sagen. Я пришел, услышал, поверил, все, я понял, надо что-то менять. Ich bin gekommen, ich habe es gehört, ich habe angefangen zu glauben. Also, jetzt muss ich was verändern in meinem Leben. Ну, как бы и да, и нет. Ja, einerseits schon ja, aber es auch nein. Вот спросите любого человека, который доверил свою жизнь Богу. Also fragt euch jeden Menschen, der sein Leben Gott anvertraut hat. Человека, который вообще своей жизни не представляет. Also der Mensch, который не представляет своей жизни без церкви, без Бога. Der sein Leben gar nicht vorstellt ohne Gott, ohne Gemeinde. И он вам ответит. Und er wird dir antworten. Бог коснулся моего Gott сердца. Gott hat mein Herz berührt. Человек повстречался с Богом. Der Mensch ist Gott begegnet. Божье begegnet. Прикосновение. Und auch Gottes Berührung. И что-то изменилось. Und irgendwas hat sich verändert. Что конкретно изменяется? Aber was verändert sich konkret? Что происходит? Was passiert eigentlich? Мы не можем сказать. Können wir es nicht sagen. Знаете, люди по-разному это описывают. Wisst ihr, die Menschen beschreiben es auf verschiedenste Art und Weise. Если спросить у такого человека. Wenn du so einen Menschen fragen würdest. Расскажи, что произошло. Also, передай мне эти эмоции. Erzähl, was geschah damals. Übertrag jetzt auf mich diese Emotionen. Эти чувства, мысли, состояния. Diese Gefühle, dieser Zustand. Знаете, не факт, что тебе это поможет. Aber es ist nicht Fakt, dass dir alles helfen wird. Да, не факт, что ты поймешь. Es ist auch kein Fakt, dass du es alles verstehen wirst. Ну, к примеру. Also zum Beispiel. Вы все, наверное, были в отпуске в какой-нибудь экстравагантной стране. Also, wart bestimmt in einem außergewöhnlichen Land zum Urlaub machen. И там вы пробовали какой-то экстравагантный фрукт. Da habt ihr bestimmt eine außergewöhnliche Frucht gegessen, eine exotische Frucht gegessen, которая у нас не растет. Die bei uns hier im Land nicht wächst. Конечно, мы можем купить, но я не об этом. Natürlich können wir hier auch exotische Früchte kaufen, aber davon ist nicht die Rede. Вот попросите этого человека описать этот фрукт. Also, bitte ein Menschen, dir diese Frucht zu beschreiben. Вот как один человек описал личи. Also ein Mensch hat mal Litchi beschrieben. Это говорит такая малина. Er sagt, das ist so eine Himbeere. Надо сначала снять резину. Muss man zuerst so ein Gummi abschälen. Потом разломить. Und dann auseinandernehmen. Потом есть. Und dann essen. Ты думаешь, фу. Und du denkst, что за гадость? Geht, also, was, я это есть не буду. Das? Ich will es nicht, gar nicht probieren. Или это как дыня с огурцами. Oder er sagt, das ist wie Honigmelone mit Gurken. Дыня с огурцами. Was? Honigmelone mit Gurken? Да, еще перчиком сверху. Ja, und noch Pfeffer oben drauf zu streuen. Что это за гадость? Ey, was ist Боже, das? Это ты сотворил? Geht, hast du es, also Gott, hast du sowas geschaffen? Я это есть не буду. Ich werde sowas nicht anrühren. То есть понимаете мою мысль? Also versteht meinen Gedanken? Вот к чему может привести попытка человека объяснить. Also, dieser Versuch zu erklären, irgendeine Sache, kann eben dazu führen, dass die Menschen so das annehmen. Вкус экзотического фрукта. Also, der Geschmack einer exotischen Frucht. Он не может до конца объяснить. Er kann es bis, also ganz nicht beschreiben. А мы не можем до конца понять. Und wir können es auch ganz nicht verstehen. И в конце его разговора ты говоришь, фу, что за гадость. Und dann zum Schluss der Unterhaltung sagst du, was ist das für eine Resina, Sache? Дыня, огурцы. Also Honigmelone und Gummi und Gurken. Еще молоко добавить и все. Und noch Milch dazu zu geben, dann ist Schluss. То есть человек, испытавший новый вкус, also der Mensch, der diesen neuen Geschmack probiert hat, он не может его выразить до конца. Kann er das gar nicht so ganz beschreiben, ausdrücken. Чтобы нам стало понятно. Damit der andere es richtig versteht. Именно поэтому Писание говорит нам. Deswegen sagt uns auch die Schrift. Это первое послание Петра, 2 глава, 3 стих. In 1. Petrus 2:3. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, мы gütig вкусили, ist, как благ Господь. Wir haben geschmeckt, Halleluja. Der Herr gut ist. Amen. И вот знаете, это не просто какой-то интеллектуальный вопрос. Wisst ihr, das ist keine intellektuelle Frage. Это не просто вот, ну, рассказ моего жизненного пути. Это не то, что ты знаешь, как классно у нас в церкви. Да, у нас такое крутое прославление. Wir haben so einen coolen Lobpreis. У нас такая классная кухня. Wir haben so eine tolle Küche. Наша Ирина делает такую окрошку. Ирина macht diese russische Suppe, окрошка, so lecker. Как здорово быть братьям и сестрам вместе. Es ist so toll, mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein. Это все понятно. Das ist natürlich alles mit, also mit dabei. Но есть что-то личное. Aber es gibt etwas Persönliches. Личное переживание Бога. Persönliche Begegnung mit Gott. Лично тебя коснулся Бог. Genau dich hat Gott berührt. И это преобразовало твою жизнь. Das hat dein Leben verklärt. То есть ни прославление, ни вкусная еда. Nicht der Lobpreis, nicht die leckere Küche. Или общение с братьями и сестрами. Oder die Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Но прикосновение Бога. Sondern die Berührung mit Gott. Является началом твоего пути. Ist der Anfang von deinem Weg. Следование за Христом. Nachfolgen Jesu Christi. И вот если вы прочтете Библию от начала до конца, wenn du die Bibel von vorne lesen würdest bis zum Schluss, то вы заметите такой факт, wirst du so eine Tatsache darin finden, что всегда происходила вот эта встреча. Dass, also diese Tatsache in der Bibel finden, dass es immer eine Begegnung gab. Да, Бог и человек. Gott und Mensch. Бог и человек. Gott und Mensch. И получается, что это не просто что-то высокоинтеллектуальное. Und es stellt sich heraus, dass es nicht irgendwas über oder hochintellektuelles. Да, не просто жить по христианским моралям. Oder nicht nach christlichen Moralen, Prinzipien zu leben. Nicht nur das. По христианским понятиям так, да? Also nach christlichen Erkenntnissen. Это здорово, конечно. Das ist natürlich alles gut und richtig. Когда человек был воспитан в христианской семье. Wenn ein Mensch zum Beispiel in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. И вот ist. Наш век, 21 век. Und unser 21. Jahrhundert. Мы имеем столько знаний о Христе. Haben wir so viel Wissen über Jesus, über мы Christus. Имеем доступ к любой информации wir практически. Haben Zugang zu jeder Information fast. О любой информации за 2000 лет о христианстве. Auch vor 2000 Jahren, was alles gab, also haben wir auch die Information darüber. Да, и ты можешь быть трижды профессор. Du kannst vielleicht so ein Professor sein, dritten Grades. Пять раз доктор исторических наук. Oder ein Doktor der Wissenschaften. Но если не было этой личной встречи, aber wenn du dieses persönliche Treffen oder diese persönliche Begegnung nicht erlebt hast, да, эти знания, они не помогут. Wenn dieses Wissen nicht helfen. Почему Европа, которая 500 лет назад пережила реформацию, Europa vor 500 Jahren hat Reformation erlebt, с Мартином Лютером, mit Martin Luther, сегодня становится более либеральной и толерантной, wird jetzt Toleranz, erlebt Toleranz und auch Liberalität. И почему люди в Израиле, warum die Menschen Israel, которых Бог сам избрал, он сказал, это мой народ, die Gott selber auserwählt hat und gesagt hat, das ist mein Volk, они не спешат жить по Божьей? Also, die beeilen sich gar nicht nach Gottes Willen zu leben. Ну как это так? Aber wie kommt es dazu? Люди так много знают о Боге. Die Menschen wissen doch so viel über Gott. Но не спешат жить по Божьей. Aber die haben es nicht nötig, irgendwie nach Gottes Prinzipien zu leben. Неважно. Also ist nicht wichtig, сколько ты знаешь о Боге. Wie viel du über Gott weißt. Важно личное познание Бога. Wichtig ist die persönliche Kennen, das persönliche Kennenlernen mit Gott. Все начинается с Божьего прикосновения. Es fängt alles bei dieser göttlichen Berührung an. Бог начинает говорить. Und Gott fängt an zu reden. Как? Wie? Я не знаю. Ich weiß es nicht. Это как с фруктом. Das ist wie mit der Frucht. Вы помните, да? Also, kennt ihr noch? К чему приведет попытка объяснить, как, что? Also, dieser Versuch zu beschreiben, wie die Frucht schmeckt. Да. Как Бог заговорил с Авраамом? Wie hat Gott angefangen, mit Abraham zu reden? Из горящего куста. Aus dem brennenden Хорошо. Gebüsch. Busch. Also, ja. С куста, да. Ja, Busch. Хорошо, тогда я пойду, я найду этот куст, я встану там. Okay, dann werde ich diesen Busch suchen und dann stelle ich mich genau dorthin hin. И Бог обязательно заговорит за мной. Und der Herr wird auf jeden Fall zu mir reden. Нет, я встану вот здесь, Nein, ich stelle mich jetzt hierher. Нет, здесь. Nein, lieber Нет, hierher. Здесь. Nein, lieber dahin. Где это место? Also, wo ist dieser Ort? Где мне его найти? Wo finde ich diesen Ort? Чтобы Бог заговорил со мной. Damit der Herr zu mir spricht. Нет такого места. Es gibt diesen Ort nicht. Бог, он на всяком месте. Der Herr ist überall, an jedem Ort. Это что-то личное. Das ist etwas Persönliches. Каждому из нас приходит Бог по-разному. Und Gott begegnet jedem Menschen auf seine Art und Weise. И на разном месте. Auf verschiedenste Art und Weise und auch überall, wo er will. И вот здесь существует две крайности. Und hier haben wir zwei Extreme. Первая крайность, это когда люди говорят. Das eine ist, wo die Menschen sagen. Да, что ты паришься? Неважно. Ach, chill mal, das ist doch nicht wichtig. Веришь, ты не чувствуешь, не чувствуешь. Ob du es fühlst oder nicht. Главное, что веровать и ходить в церковь. Wichtig ist zu glauben und in die Gemeinde zu gehen. Я согласен. Ja, ich gebe dir auch recht. Мы не должны верить только тогда, когда мы чувствуем. Wir sollen auch nicht nur dann glauben, wenn wir was verspüren. Но существует и другая крайность. Aber es gibt noch eine Extreme. Когда, знаете, человек начинает себя искусственно накручивать. Wenn der Mensch anfängt, sich künstlich was aufzudrehen. Ну, например, ты любишь видения от Бога. Zum Beispiel, du liebst es, Visionen von Gott zu bekommen. И ты начинаешь присматриваться. Und dann fängst du an, das alles näher zu betrachten. А если тебе еще кто-то таблетки посоветовал? Und wenn jemand dir noch irgendwelche Medikamente empfohlen hat, чтобы лучше видеть. Damit du besser sehen kannst. Понимаете? Also versteht ihr das? Писание нам говорит, also die Schrift sagt uns, чтобы мы в первую очередь, dass wir als allererstes искали не Божьего, nicht das Göttliche suchen, Бога искали. Sondern nicht das, was von Gott kommt, sondern Gott selbst suchen. Чтобы мы искали самого Бога. Dass wir Gott selber suchen, selbst suchen. Божье – это классно. Ja, das alles, was von Gott kommt, ist alles super. Исцеление, видение, Heilung, откровение. Visionen, Offenbarungen. Это все здорово. Das ist alles wunderbar. Но в первую очередь нам нужен сам Бог. Aber als allererstes brauchen wir Gott selbst. Но почему же? Что же здесь плохого, Aber скажете вы? Aber was ist darin doch so schlecht? Fragt ihr. Все очень просто. Aber es ist alles einfach. Простой пример. Also ein einfaches Beispiel. Сын с отцом идут в магазин. Der Sohn mit seinem Vater gehen in einen Laden rein. И сын дергает папу. Und der Sohn macht so bei seinem Papa, Vater. Papa, купи мне Snickers. Papa, купи мне сладкую вату. Kauf mir bitte Snickers Papa, oder купи мне шоколадку. Zuckerwatte Papa, oder купи eine Schokolade. Мне то, все, это. Oder kauf mir dies und jenes. Отец, да, вот, на тебе, und der Vater sagt, ja, jetzt kriegst du es, du gehst mir auf den Sack. Итак, каждый день, папа, купи, купи, купи, купи. Und der Sohn so jeden Tag, ja, kauf mir, kauf mir, kauf mir. И отец говорит, ну все же хватит. Und der Vater, ja, es reicht schon. И тут сын начинает обижаться. Und der Sohn fängt an, sich zu beleidigen, папа, sich не kränkt, любит. Also gekränkt zu fühlen. Папа не любит der меня. Papa liebt mich nicht. Папа меня обижает. Der Papa tut mir, also behandelt mich nicht gut. Да. И теперь представим другую картину. Und jetzt stellen wir uns ein anderes Bild сын vor. Приходит к отцу вечером. Der Sohn kommt abends zum Vater говорит, hin папа. Und sagt, Papa, у тебя есть для меня время? Hast du Zeit für mich? Я бы хотел сходить с тобой на игровую площадку. Ich möchte mit dir jetzt aufs Spielplatz gehen. Пообщаться с тобой, поиграть. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte mit dir spielen. Знаете, да любой папа. Ihr wisst ja, jeder купит Papa этому сыну и шоколадку и велосипед. Wird diesem Sohn Fahrrad, Schokolade und alles Mögliche kaufen und auch Lolli. То есть, когда мы ищем только Божье, also wenn wir nur das suchen, was von Gott kommt, мы рискуем забыть о самом Боге. Also ist ein großes Risiko da, dass wir Gott vergessen dabei. И если я иду в церковь только чтобы пережить что-то, und wenn ich in die Gemeinde gehe, um irgendwas zu erleben, чтобы там мурашки по телу побежали, damit ich jetzt Gänsehaut bekomme, то это уже плотское пристрастие. Das ist, dann ist es schon dieses fleischliche einfach fleischliche, was fleischliches. Да, пристрастие к духовным вещам. Also zu geistlichen Dingen. И мы прежде всего идем за Богом. Wir folgen Gott. Das неважно, ist das allererste. Были also, у меня сегодня мурашки или не были. Hatte ich heute Gänsehaut oder nicht? И упал ли мой сосед во время молитвы пастора или нет? Ist ein mein Nachbar jetzt hier in der Gemeinde umgefallen nach dem Gebet vom Pastor oder nicht? Мы следуем за Богом, а не за переживаниями. Wir folgen Gott und nicht diesen да, alles was wir empfinden. И вот когда мы следуем за Богом, und wenn wir Gott nachfolgen, он нам дает и переживания, gibt uns auch etwas zu erleben, и откровения, und auch Offenbarungen, и исцеления, und auch Heilungen. И вы знаете, это на самом деле очень важно. Und wisst ihr, das ist alles wichtig. Это вот эти переживания, они как маячки в моей жизни. Also wisst ihr, das ist wie dieses Leuchtturm, also alles, was wir erleben in unserem Leben, вот ist wie ein Leuchtturm. Плывет корабль посреди моря, буря, шторм. Also beim Sturm zum Beispiel ist ein Schiff auf dem Meer. Да, ничего не видно. Und man sieht nichts. И тут вдали маяк. Und auf einmal sieht ein Leuchtturm. так и в твоей жизни. Und genau so ist in unserem Leben. Эти переживания и встречи All с Богом. All diese Erlebnisse und auch Begegnungen mit Gott. Они как маяки. Sind wie diese Leuchttürme. Посреди бури. Mitten im Sturm. Ты оглядываешься назад. Und du blickst zurück. И ты понимаешь. Und du verstehst. Да, это был Бог. Ja, das war Gott. Это не было, знаете, бурчание в моем животе. Es war jetzt keine Schmetterlinge oder Knurren im Bauch. Потому что я дёнера переел перед служением. Knurren im Bauch, weil ich zu viel an Döner gegessen habe. Или я перед сном выпил таблетку. Oder ich habe abends eine Tablette genommen. И мне такое видение было. Und dann hatte ich so eine Vision. Да, нет. Nein. Но когда мы ищем Бога, Aber wenn wir nach Gott suchen, Он открывается нам. Öffnet es sich uns. Он касается нас. Er berührt uns. Он говорит с нами. Er spricht zu uns. Он дает видение и откровение для твоей жизни. Er gibt uns Visionen, Offenbarungen für unser Leben. И когда ты вдруг ничего не чувствуешь, ничего не слышишь, Und auch dann, wenn du nichts verspürst, nichts von ihm hörst, сегодня как-то слабенько прославление было, heute war so schwaches Lobpreis. Нет, проходят дни и недели, also Zeit vergeht, и ты не слышишь Бога, und du hörst Gott nicht. И тебе начинают приходить мысли. Und dann bekommst du auf einmal Gedanken, Бог, ты еще здесь? Gott, bist noch da? И именно в такие моменты нашей жизни, in solchen Momenten unseres Lebens, нам помогают эти маячки. Also helfen uns diese Leuchttürme. Ты вспоминаешь эти встречи с Богом. Du erinnerst dich an diese Begegnung mit Gott. Ты помнишь, да, это был Бог. Du erinnerst dich, ja, das war damals Gott. Это Бог сказал мне. Gott hat es mir damals это gesagt. Это точно был Он. Und ich bin mir 100% sicher, das war Er. И ты идешь дальше. Und du gehst weiter. Ты держишь свой курс. Und du hältst deinen Kurs. И, может быть, кто-то записывает такие встречи. Vielleicht schreibt jemand solche Erlebnisse mit Gott auf. Это здорово, когда das ты записываешь. Ist wunderbar, wenn du es dir aufschreibst. Я помню, в 2013 году я уверовал. Ich kann mich erinnern, als im Jahr 2013 bin ich zu Gott gekommen. Это была осень, сентябрь. Das war im September. И когда я уверовал, гром не грянул с небес. Und als ich angefangen habe zu glauben, also es war jetzt kein Donner oder Blitz. Что-то наполнило мое сердце. Aber irgendwas hat mein Herz erfüllt. Какой-то непонятный мир и покой, что я раньше не чувствовал. So ein übernatürlicher Frieden, Ruhe, was ich vorher nie verspürt habe. Да, и вот прошло где-то, я не помню точно, неделя, может быть, месяц, полтора месяца. Vielleicht ein Monat ist vergangen. И вот я ходил по улице. Ich wanderte so auf der Straße. На улице была очень такая мокрая погода. Es war so ein nasses Wetter. Небо было полностью затянуто тучами. Und der Himmel war verzogen mit Wolken. Я помню, что я ходил и думал что-то о Боге. Und ich ging so rum und ich habe mir Gedanken über Gott gemacht. Такие мысли там, где ты, Бог? Also habe ich so gedacht, ja, wo bist du, Gott? Wie ist es mit dir? В этот момент тучи разошлись. In diesem Moment gingen die Wolken auseinander. Реально в одном месте разошлись тучи. Es war wirklich so, also an einem Platz gingen die Wolken auseinander, kam so ein Strahlen. Луч света на меня прям. Also ein Lichtstrahlen auf mich gerichtet. И я услышал внутри себя четко голос. Und ich habe in mir drin eine klare Stimme gehört. Не бойся ничего. Hab keine Angst. Я с тобой. Ich bin mit dir. И закрылись снова тучи. Und die Wolken haben sie sind die wieder dann verzogen worden und ich bin dann weitergelaufen und es hat geregnet. Да, дальше и все. И прошло уже практически 6 лет. Und dann 6 Jahre sind vergangen. Но я вот до сих пор слышу эти слова. Ich höre immer noch diese Worte in mir drin. Я понимаю, что это был Бог. Und ich verstehe, das war Gott damals. И здесь нам важно, знаете, понять. Und hier ist wichtig zu verstehen. То есть неважно, во что ты одет. Also egal, wie wir uns ankleiden. В пределах разумного, конечно. Also natürlich muss alles vernünftig sein. И неважно, вот, ну знаете, вот я могу тебе, я бы мог тебе сказать. Also ich könnte auch sagen. Вот придешь домой. Also du kommst nach Hause. Станешь на колени. Kniest dich. Лицом на север. Also zum Norden gerichtet. Прочитаешь Псалом 118 полностью. Und dann liest du die Psalm 118 И тогда придет Бог. Und dann kommt Gott. Нет. Nein. Нету такой, ну, способа условия. Es gibt keine Methode, also dafür. Ну, есть одно условие. Aber es gibt eine Bedingung. Кто хочет его знать? Wer möchte diese Bedingung hören? Один человек. Also zwei, drei, fünf. Хорошо, я вам открою этот секрет. Das ist ein Geheimnis. Есть одно условие, чтобы услышать Бога. Es gibt eine Bedingung, dass wir Gott hören können. Нужно его искать. Wir müssen nach ihm suchen. Нужно его искать. Wir müssen nach ihm suchen. И тогда он открывается нам. Dann wird es sich uns öffnen. Мы читаем, как Давид искал лица Божьего. Wir lesen, wie David nach Gottes Angesicht gesucht hat. Он не искал руки Божьей. Er hat nicht nach Gottes Hand gesucht. Он искал лица Божьего. Er hat nach Gottes Gesicht, Angesicht gesucht. Он видел чудеса Божьи в своей жизни. Er hat Wunder von Gott erlebt in seinem Leben. Потому что он искал лица Божьего. Weil er nach Gott gesucht hat. Когда искать? Wann sollen wir suchen? Когда искать? Wann sollen wir suchen? Всегда искать. Immer. А если он молчит уже месяц? Und wenn er schweigt schon den ganzen Monat lang? Ничего. Ja, macht nichts. Ищи дальше. Suche weiter. Читай Библию. Lies die Bibel. Божье прикосновение. Die Gottesberührung. Это то, с чего начинается путь человека. Das ist, wo der Weg eines Menschen anfängt. Который следует за Богом. Der Gott nachfolgt. И когда мы продолжаем идти этот путь веры, und wenn wir weiter uns auf diesem Wege des Glaubens befinden, мы ищем встречи с ним, suchen wir nach Begegnung mit Gott, он открывается нам. Öffnet er sich uns. И не обязательно он тебе будет говорить каждый день. Und es ist nicht unbedingt, dass er zu dir jeden Tag sprechen wird. Но он дарит нам эти переживания. Aber gibt uns diese Erlebnisse zu erleben und zu haben. Потому что он реальный Бог. Weil er ein realer Gott ist. И давайте мы посмотрим сегодня с вами на одну историю в Библии. Und wir schauen uns eine Geschichte in der Bibel an. Вы наверняка слышали о Ное. Also bestimmt habt ihr schon mal über Noah gehört. О потопе, also über Sinnesflut. Кто-то слышал? Und über die Arche. Да? Два человека. Also zwei Здорово. Menschen davor, sehr schön. Давайте. А когда это было? Und wann в тысяча war das? Каком? Im 1000... Ну, в общем, давно было. Also es war да. sehr, sehr lange. Итак, yeah. это история о том, как Бог пришел к Ною. Also das ist die Geschichte, wo Gott zu Noah kam. Бытие, шестая глава. Und wir lesen das in 1. Mose. 13-14 стихи, давайте 6, мы прочтем вместе. 13-14, lass uns das gemeinsam anschauen. И сказал Бог Ною. Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот, я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделал в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz in Räume, sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. И дальше Бог объясняет ему, как и что, размеры, как его строить. Und später lesen wir über die Größe und Maße, wie er alles bauen soll. Да. И стих 22 в этой же главе. Und gleich dann Vers 22 in dem selben Kapitel. Мы читаем. Lesen wir. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Интересная история, не правда ли? Also, interessante Geschichte, nicht wahr? Не каждый день приходит к тебе Бог. Also, nicht jeden Tag kommt Gott zu dir и говорит, und sagt dir, давай, строй ковчег, also, будет потоп. Bau jetzt eine Arche, es wird eine Flut geben. И давайте мы поразмышляем над этой историей. Aber lass uns jetzt ein paar Gedanken drüber machen, über diese Geschichte, ein bisschen fantasieren. Да, вообще, когда ты читаешь Библию, also, wenn du die Bibel liest, представляй себе, фантазируй. Stell dir das alles bildlich vor. Тогда она оживает у тебя. Dann wird es lebendig in deinem Kopf. Да. И смотрите, мы здесь видим два важных пункта. Wir sehen hier zwei wichtige Punkte. Бог пришел к Ною, а не к кому-то другому. God came to Noah und nicht zu einem anderen Menschen. Потому что Бог ходил перед Богом. Weil Noah wandelte vor Gott. Он искал Бога. Und er hat nach Gott gesucht. И жил праведно. Und er hat auch gerechtiges Leben geführt. Мы можем об этом прочитать в шестой главе. Und wir lesen das, wenn wir das dann im Kapitel 6 lesen würden. Да, и второй важный пункт, который мы видим, Punkt, was сделал, wir hier sehen, и сделал Ной все, как повелел ему Бог, так сделал. Und Noah machte alles so, wie ihm Gott geboten hat. И казалось бы, ну что тут такого? Also, du denkst dir, ja, was ist jetzt dabei? Но, как мы знаем, стройка длилась не один день. Wie wir wissen, der Bau hat nicht einen Tag lang gedauert. Не один месяц. Und nicht einen Monat lang. И даже не один год. Und nicht ein Jahr lang. Он строил его около 100 лет. Also ungefähr 100 Jahre hatte die Arche gebaut. 100 лет, вы можете себе представить? Also könntest du euch vorstellen, 100 Jahre? Кто-то из вас уже строил 100 лет? Hat jemand vielleicht von euch schon 100 ну, Jahre хорошо, was gebaut? 50. Ja, okay, 50 Jahre. 50 лет, кто-то ja, из вас строил? Ja, 50 Jahre hat jemand schon was gebaut? Я нет. Ja, ich auch, ich вот nicht. Мы представим, Ной работает в поле. Also wir stellen uns vor, also der Noah arbeitet auf dem Feld. Пашет. Also er schuftet. И тут приходит Бог. Und dann kommt Gott. Ной будет потоп, иди строй ковчег. Noah, es wird eine Wasserflut geben, also geh und baue eine Arche. Вот он идет домой, задумчивый. Geht so nachdenklich nach Hause. И думает, как же я скажу семье? Und er denkt sich so, ja, wie soll ich das jetzt alles meiner Familie erklären? Еще подумает, что я свихнулся. Sie werden bestimmt denken, ich bin verrückt geworden. Может быть, ему понадобилось время. Vielleicht hat er auch Zeit gebraucht. Чтобы он смог поразмыслить, убедиться. Damit er noch weiter nachdenken kann und sich sicher ist und alles nachsehen. Да, и эта встреча, знаете, она определила не только ход истории. Und dieses Treffen hat nicht nur den Verlauf der Geschichte dargestellt, но также и дальнейшую жизнь Ноя. Bestimmt, sondern auch das Leben von Noah. Да, кто помнит, сколько Ной жил? Also wer kann sich erinnern, wie viele Jahre Noah gelebt hat? 1000. 1000. 950 лет. 950 Jahre. И все это время строительства ковчега Ной жил верой. Und die ganze Zeit von diesem Bau hat Noah nach Glauben gelebt. Когда Бог что-то говорит в твою жизнь, wenn Gott etwas in dein Leben sagt, это не значит, что это произойдет завтра. Heißt es nicht, dass es gleich morgen passieren wird. Это время. Das ist die Zeit. Это путь. Das ist ein Weg. От начала, когда Бог сказал тебе, von Anfang an, wo Gott es dir gesagt hat, и до того, как это осуществится. Und dann bis zum Schluss, wo es sich erfüllt. И именно в этот период укрепляется твоя вера. Und genau in diesem Zeitraum wird dein Glaube stärker. Формируется твой характер. Dein Charakter wird geformt. Отсеивается весь мусор. Also der ganze Müll wird einfach weggestreut. Вы знаете, если бы все происходило вот так вот в один момент, wisst ihr, wenn wir alles so in einem Moment erleben würden, то зачем тогда вера? Wofür hätten wir dann Glauben зачем brauchen тогда нам müssen? Нужна надежда? Wofür brauchen wir dann die Hoffnung? Которая написана не постыжает. Über die wir lesen, dass sie uns nicht, dass wir nicht zustande kommen. Нам нужно понять, wir müssen verstehen, насколько важны эти встречи с Богом. Wie wichtig uns diese Begegnungen mit Gott sind. Эти встречи задают направление твоей жизни. Diese Begegnungen, also sie geben diese deine Richtung im Glauben an. И когда ты имеешь это слово от Бога, wenn du dieses Wort im Herzen hast von Gott, тогда ты можешь идти до конца. Kannst du auch schaffen, bis zum Ende zu gehen. Потому что обязательно что-то или кто-то попытается тебя сбить с твоего направления. Irgendjemand, irgendwas wird immer versuchen, dich vom Weg abzubringen. И когда мы получаем слово от Бога, wenn, это вдохновляет нас. Wenn wir ein Wort von Gott bekommen, das motiviert uns. Мы принимаем решение следовать за ним. Wir treffen die Entscheidung, ihm nachzufolgen. Но проходит время. Aber einige Zeit vergeht. И приходят сомнения. Und dann kommen die Zweifel. И сомнения типа, а был ли это Бог? Und die Zweifel so ungefähr, war das wirklich Gott? Кто-то понимает меня? Versteht mich jemand? И эти сомнения, они могут отвлечь нас. Und diese Zweifel können also uns davon ablenken. Они могут сбить нас с направления. Sie können uns vom Weg abbringen. Они гасят нашу уверенность. Und unsere Sicherheit wird gedämpft. И ты можешь остановиться. Und dann bleibst du stehen. И, ну, конечно же, нам хотелось бы слышать Бога каждый день. Natürlich wünschen wir uns sehr, also Gott jeden Tag zu hören, nicht wahr? Ну, представьте себе, Бог говорит. Also stell dir vor, Gott sagt. Ной. Noah. Где ты? Wo bist du? Я здесь, Господи. Ich bin hier, Herr. Будет потоп, строй ковчег. Es wird eine Wasserflut geben, also bau eine Arche. Хорошо, Господи. Ja, Herr, mach ich. На следующий день. Und am nächsten Tag. Ной. Noah. Да, Господи. Ja, Herr. Что ты делаешь? Was machst du? Пилю, Господи. Ich säge gerade. На следующий день. Ной. Und am nächsten Tag. Да, Господи. Noah. Ja, Herr. Что ты делаешь? Was machst du? Стругаю. Ich tue was am Holz abschneiden. Und dann am nächsten Ной. Tag. Also Noah. Да, Господи. Ja, Herr. Что ты делаешь? Was Окна du? Вставляю. Also ich tue die Fenster jetzt einbauen. И так каждый день. Und so jeden Tag. Ну, было бы, конечно, классно. Es wäre natürlich toll. Но вы знаете. Aber wisst ihr was? Конечно, так проще. Ja, es so ist einfacher. Но с другой стороны. Aber andersrum. Вот, знаете, встречаешь таких людей. Also triffst auf solche Menschen, auf christliche Menschen. Чудных христиан. Auf komischen которые, christlichen Menschen. Которые, ну, на каждом шагу слышат Бога. Die bei jedem Schritt Gott hören. Я вчера хотел в трамвае поехать. Also ich wollte gestern Straßenbahn fahren, aber Gott sagte mir, nein, ich soll Bus fahren. Я сел возле окна. Und ich habe mich dann ins Fenster reingesetzt. Но Бог сказал, сядь вот тут вот лучше. Aber Gott sagte, nein, setz dich lieber in die Mitte des Ganges. И что? Und? Кто-то спасся? Ja, hat sich jemand gerettet? Нет. Nein. А что? Und was passiert? Не знаю, он Бог, он ich говорит, что nicht. Хочет. Das ist der Herr und der sei der Souverän und sagt, was er will. Понимаете? Also, versteht И ihr das? Хочется таких людей отправить либо к нашей молитвенной группе. Und wisst ihr, ich habe den Wunsch, solche Menschen dann zu unserer Gebetsgruppe hinzuschicken. Чтобы за них помолились. Dass man für sie betet. Ну или к психиатру. Oder sei ein Psychiater. В Библии не написано подробностей, как Ной строил ковчег. Also in der Bibel steht nicht geschrieben detailliert, wie Noah die Arche gebaut hat. Написано только, что он сделал все, как сказал ему Бог. Es steht nur geschrieben, er hat alles gemacht, wie es Gott ihm gesagt hat. Я вот заметил вещь такую. Und ich habe so eine Sache gemerkt. Ты можешь вот этот отрывок прочитать за одну минуту? Also du kannst dir diesen Satz in einer Minute да, durchlesen. Вот этот Kapitel, главу. Also dieses Kapitel. Да. Но это происходило годы. Aber es dauerte jahrelang вот, an. Ну, давайте представим еще раз. Мне так нравится also представлять. Lass uns bitte noch mal vorstellen. Also представьте такую картину. Wirklich vorzustellen. Also so ein Bild. Ной и его сыновья строят. Noah und seine Söhne bauen. Приходят соседи. Und die Nachbarn kommen. Что? Ja, was ist los? Строите? Ja, baut ihr? Что строите? Was baut ihr? Ковчег. Eine Arche? Ja. А что там с погодой? Und was, was mit Wetter? Ливень? Also Regen, starker Regen. Потоп? Eine Flut. Ну-ну. Ja, klar. Проходит 25 лет. 25 Jahre vergehen. 30. 30 Jahre vergehen. Приходят опять соседи с палочками, все старые уже. Und da kommen schon die älteren, also Nachbarn, die sind älter geworden. Ну что? Und? Все строите? Baut ihr immer noch? Не успокоились еще? Also, habt ihr noch nicht genug davon? Сектанты вонючие. Also, эти Sektenangehörige, ja. Понимаете? Also, versteht es? Да. Нам необходимо понимать. Also, wir müssen verstehen. Насколько важна эта встреча с Богом? Wie diese Begegnung, wie wichtig diese Begegnung mit Gott ist. Твоя личная встреча. Deine persönliche Begegnung mit Gott. Это удержит тебя на плаву. Das wird dich an der Bewegung halten. Когда пройдет время? Wenn einige Zeit vergeht. Придут сомнения. Also Zweifel kommen. Когда другие будут тыкать в тебя пальцем? Und wenn die anderen auf dich zeigen werden. И говорит сектанты вонючие. Und sagen, seid Sektenangehörige. У тебя крыша поехала. Und ihr seid alle verrückt geworden. Человек, не переживший Бога, не сможет понять тебя. Der Mensch, der diese Begegnung mit Gott nicht erlebt hat, wird dich auch nicht verstehen können. Это бесполезно доказывать с пеной на губах человеку. Das ist auch unnützlich, also einem Menschen was zu beweisen. О том, что Бог вообще есть. Dass es Gott gibt. Бог и сам это может доказать. Gott kann es selber ja beweisen. И, ну, не поймет тебя человек. Der Mensch wird dich auch nicht verstehen, который не пережил Бога сам, selber Gott nicht erlebt hat. О том, что ты сегодня утром разговаривал с ним. Und er wird dich auch nicht verstehen, wo du ihm erzählst, dass du mit Gott heute eine Gemeinschaft hattest. Что он тебя ободрил сегодня утром. Dass er dich heute motiviert hat, heute früh. Наша задача не доказывать миру, что Бог есть. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, dass wir der Welt beweisen, dass es Gott gibt. Наша задача сохранить веру. Und aber unsere Aufgabe besteht darin, dass wir den Glauben bewahren. И благодаря таким встречам. Und dank solcher Begegnungen. Наша вера несет нас в этом мире. Wird uns dieser Glaube uns weitertragen. Где так много зла и несправедливости. Wo so viel Ungerechtigkeit, wo so viele böse Sachen gibt. Потому что мы верим. Weil wir glauben. Бог каждому воздаст по его делам. Gott wird jeden vergelten nach seinen Taten. И он также желает, Бог желает, чтобы все люди покаялись. Gott möchte natürlich, dass alle Menschen Buße tun. Чтобы люди поняли, как он их сильно любит. Dass alle Menschen verstehen, wie geliebt sie von Gott sind. Я думаю, что люди смеялись над Ноем. Und ich denke, die Menschen haben Noah ausgelacht. И его ковчегом. Und auch über seine Arche. И вы знаете, я не думаю, что он им доказывал. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Noah ihnen was beweisen wollte. Что Бог есть, что он ему сказал. Beziehungsweise, dass es Gott gibt, was ihm Gott gesagt hat. Может быть, он об этом рассказал своим соседям. Vielleicht hat das seinen Nachbarn erzählt. В Библии ничего не написано об этом. In der Bibel steht davon nichts geschrieben. Ну и просто сделал то, что сказал ему Бог. Noah machte genauso, was Gott ihm geboten hatte. Было ли ему просто? War es für ihn einfach? Было ли ему скучно? War es ihm langweilig? Не знаю. Weiß ich nicht. Возможно. Vielleicht. Наверное, за 100 лет ему порядком поднадоела эта стройка. Vielleicht in diesen 100 Jahren also hat er vielleicht ein bisschen genug von diesem Bau gehabt. Но он закончил. Aber er brachte es zu Ende. Благодаря ему мы сегодня здесь. Und dank ihm sind wir heute alle hier. Подумай. Denke nach. Как может повлиять твоя верность? Wie deine Treue etwas beeinflussen kann. Божьему призванию на будущее поколение. Also auf göttliche Berufung für die nächste Generation. Я не знаю, что будет через 100 лет. Ich weiß nicht, was in 100 Jahren passieren wird. Но если Бог меня призывает на какое-то служение, aber wenn Gott mich zu einem Dienst beruft, значит, это нужно. Dann ist es, also dann muss es so sein. И знаете, что самое главное вот в истории с Ноем? Wisst ihr, was das Wichtigste in dieser Geschichte mit Noah ist? Вот почему так много разводов? Warum gibt es so viele Scheidungen? Ведь люди любили друг друга. Die Menschen haben sich doch geliebt. Они дарили друг другу цветы, говорили красивые слова. Einander Blumen geschenkt und schöne Worte gesagt. Почему они развелись? Warum haben sie sich scheiden lassen? Почему христианин вдруг оставляет церковь? Warum lässt ein Christ seine Gemeinde zurück? Ведь он же знал Бога. Er kannte ja Gott. Бог касался его. Und Gott hat ihn auch berührt gehabt. Неужели Бог разочаровал их? Sind die jetzt enttäuscht geworden von Gott? Нет. Nein. Бог никогда не разочаровывает. Gott kann niemanden enttäuschen. Ной принял решение. Aber Noah traf eine Entscheidung. Он принял решение оставаться верным Богу. Traf die Entscheidung, Gott treu zu bleiben. Даже когда Бог молчал. Auch in den Momenten, wo Gott geschwiegen hat. Он сделал так, как сказал ему сделать Бог. Er machte genauso, wie Gott ihm geboten hatte. И Второзаконие, 30 глава, 19 стих. 5 Mose 30, 19. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Решение. Entscheidung. Вот что зависит от нас. Das hängt von uns ab. Бог говорит в своем слове смерть и жизнь. Gott sagt in seinem Wort, проклятие Leben, и благословение. Leben und Tod, Fluch, предложил я тебе. Und, Segen, das habe ich dir alles vorgelegt. Выбери жизнь. Erwähle nun das Leben. Бог сегодня говорит тебе. Gott sagt heute zu dir, будешь ли ты строить мой ковчег? Baust du meine Arche? Для спасения моего народа. Für die Errettung meiner Leute. И церковь сегодня это как прообраз ковчега. Die Gemeinde ist wie so ein Prototyp von Prototyp von einer Arche. И Бог призывает нас строить его Und вместе der Herr с ним. Ruft uns dazu, dass wir die Arche mit ihm bauen. И на этом ковчеге всем хватит места. Und auf diesem Arche wird jeder Platz finden. И тебе решать. Und du entscheidest. Хочешь ли ты стать членом этого экипажа? Willst du auch ein Mitglied dieser Arche werden? Быть членом семьи Божьей? Ein Mitglied der Familie Gottes sein? Иметь мир с ним? Und auch Frieden mit ihm zu haben? Или же оставаться за бортом? Oder möchtest du also außen bleiben? И жить в этой мнимой свободе? Und in dieser Freiheit leben, was du dir alles eingebildet hast. Решение остается за нами. Und die Entscheidung ist bei dir. Бог, знаете, он никого не заставляет. Wisst ihr, Gott zwingt niemanden. Он так вот тебя за шкирку читай, читай, читай, er sagt не делает. Nicht, also lies jetzt in die Bibel, lies jetzt in der Bibel. Нет. Nein. Тебе принимать решение. Du triffst die Entscheidung.